Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Ich begrüße heute Ingo Knappe, Diplomphysiker aus Ulm, der sich mit Untersuchungen zu Parawissenschaften beschäftigt. Das heißt, er und sein Team überprüfen Horoskope und Prognosen auf ihren Wahrheitsgehalt hin. Herr Knappe, sagen Horoskope tatsächlich die Zukunft voraus? Nun ja, vielleicht sollten wir uns erst einmal so ein Horoskop anschauen. Wie sind denn solche Voraussagen formuliert? Doch meist recht allgemein und vage. Regelmäßig zum Jahresende erscheinen in Zeitschriften, auf Homepages von Astrologen und im Fernsehen Voraussagen zum bevorstehenden Jahr, wie es wird Erdbeben in Asien geben oder Feuerkatastrophen in Kalifornien. Solche Ereignisse finden jedes Jahr statt und sind ohne Angabe eines genauen Ortes und Zeitpunktes völlig wertlos. Aber es gibt doch auch Prognosen, die sich bewahrheitet haben. Ja, das ist auch kein Kunststück, wenn Astrologen mittels ihrer Homepages hunderte von Voraussagen tätigen. Irgendwelche davon werden natürlich zutreffen. Bisher konnte noch kein Einfluss der Tierkreiszeichen auf unser Leben, unser Verhalten oder auf die Natur wirklich belegt werden. Die Grundlagen der Astrologie beruhen nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen oder logischen Annahmen, sondern auf Symbolen und Vereinfachungen. Wie werten Sie denn diese Prognosen aus? Wir unterscheiden zwischen Ereignisprognosen und allgemeinen Prognosen. Eine Ereignisprognose ist eine Vorhersage zu einem bestimmten Geschehnis, zum Beispiel zu einer Parlamentswahl. Da sind die Chancen, mit einer Prognose richtig zu liegen, recht hoch, da die Menge an Ergebnissen überschaubar ist. Sensationell wäre es, wenn ein Wahrsager das genaue Wahlergebnis voraussagen könnte. Das hat aber bisher noch niemand geschafft. Und was sind die allgemeinen Prognosen, die schon erwähnten Voraussagen von Erdbeben? Richtig. Hier geht es um allgemeine Ereignisse. Wenn zum Beispiel ein Astrologe meint, dass unser Planet im März Positionen im Tierkreiszeichen Stier bezieht und dadurch Vulkanausbrüche, Erdbeben und Überschwemmungen entstehen könnten wohlgemerkt, dann ist das doch eine recht diffuse Aussage, welche auch noch im Konjunktiv gemacht wird. Man kann die Zukunft nicht voraussagen, außer mit Allgemeinplätzen, wie im Winter wird es kälter sein als im Sommer. Dennoch scheinen Prognosen Sie zu interessieren. Ja, weil ich mich ärgere, wenn mit Prognosen Angst verbreitet wird, indem zum Beispiel wieder einmal der Untergang der Welt prognostiziert wird. Das ist unfair. Es gibt Menschen, die das ernst nehmen und sich dann fürchten und vielleicht ihre Besitztümer an mysteriöse Organisationen verkaufen oder verschenken, weil ihnen eingeredet wird, dass sie so den Weltuntergang verhindern könnten.